Der Vorwurf ist gewichtig. 3 bis 4 Millionen Haushalte in Deutschland sind überschuldet. Die Wirtschaftskrise wird ihre Zahl ohne Zweifel noch in die Höhe treiben. Davon zeugen schon jetzt die Schlangen vor den Schuldnerberatungen von Caritas, Diakonie und Arbeiterwohlfahrt. Und was tun die Banken? Sie nutzen die Notlage der Menschen aus, ohne Hemmungen und ohne schlechtes Gewissen, so sagt es der Schuldenreport, herausgegeben von eben jenen Verbraucherschutz- und Wohlfahrtsverbänden, in deren Wärmestuben die Menschen dann landen, wenn die Banken ihnen nicht einmal mehr ein Girokonto einrichten, das unerlässlich ist, um eine Wohnung oder eine Arbeit zu bekommen. Die Kreditinstitute selbst sitzen derweil sicher und bequem unter dem Bankenrettungsschirm, aufgespannt von der Bundesregierung, finanziert vom Steuerzahler. Die Kreditklemme, über die mittelständische Betriebe klagen, weil die Banken ihnen ihre Investitionsmittel verweigern, sie scheint für Verbraucherkredite nicht zu gelten. Ohne auf Bonität zu achten, verleihen die Banken bedenkenlos Geld, sofern es nur sofort für Konsumgüter ausgegeben wird, für Couchgarnituren, Einbauküchen, Autos, Fernseher und Fernreisen. Sollten diese Kredite einmal notleiden, werden sie abgeschrieben. Das geht dann wieder auf Kosten der Steuerzahler. Die Schuldner aber müssen dessen ungeachtet weiterzahlen. Bei jetziger Rechtslage rentiert es sich für eine Bank eher, einen unsicheren Verbraucherkredit zu vergeben, als gar keinen. Hinzu kommt, dass die Banken dann auch noch von sinkenden Zinsen profitieren, den günstigen Zinssatz aber nicht an ihre Kunden weitergeben. Seit vergangenem Herbst hat die Europäische Zentralbank den Leitzins für die Eurozone von 4,25 auf 1% gesenkt. Ohne Zweifel, um Banken und Sparkassen unter die Arme zu greifen, die sich nun billig Geld leihen können. Die aber erhöhen ihrerseits die Zinsen für ihre Kunden. Als Beispiel nennt der Schuldenreport die Berliner Sparkasse, die Postbank und die Berliner Volksbank, die den Zinssatz für Dispokredite auf 13,5 bis 14,5% erhöht haben. Es ist teuer geworden, Konten zu überziehen. Und das trifft ausgerechnet diejenigen, deren Geld eben nicht bis zum Ende des Monats reicht. Der Vorwurf ist klar formuliert. Erst fischen die Banken unter den Leichtsinnigen und ködern sie mit Krediten, die unter Zuhilfenahme gesunden Menschenverstandes nicht vergeben werden dürften. Sind die Menschen einmal verschuldet, werden ihnen besonders hohe Zinsen aufgebürdet. Wehren können sie sich nun nicht mehr. Statt echter Hilfe bieten Kreditinstitute dann bestenfalls Umschuldungen an, mit noch höheren Zinsen und weiteren Gebühren. Nicht einmal an den Kosten der Schuldnerberatungen beteiligen sie sich. Der Aufschrei der Verbände wird die Banken nicht zum Einlenken bewegen. Ihre Manager sind für Gewinne zuständig, nicht für Moral, Nachhaltigkeit oder Anstand. Für den Erhalt dieser immateriellen Werte wären nämlich Gesetze da, wenn es sie denn gäbe. Fairness beim Geschäft mit dem Geldverleihen, auch hier kann der Staat mit klaren Vorgaben Hilfe leisten. Die Banken alleine können es jedenfalls nicht.